NDR 3 Abendstudio. Heute wieder mit dem Radiomuseum. Meine Damen und Herren, der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat 1966 für den Norddeutschen Rundfunk eine sechsteilige Sendereihe geschrieben, die sich mit den Klassikern der Kinderliteratur beschäftigte. Die Reihe trug den Titel Alte Kinderbücher neu gelesen. Es ging darin um Gullivers Reisen von Jonathan Swift, Robinson Crusoe von Daniel Defoe, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf, Pinocchio von Carlo Collodi und Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Diese sechs Sendungen möchten wir Ihnen im Radiomuseum noch einmal zu Gehör bringen. Drei Sendungen im April, drei weitere im Juni. Heute zum Auftakt Gullivers Reisen. Und warum Kinderbücher? Und warum alte Kinderbücher? Warum sollten wir lesen, was jeder längst kennt und was unauslöschlich eingegraben ist in unser aller Fantasie? Warum nicht lieber etwas Neues und etwas Neues für Erwachsene? Darauf ließe sich allerhand sagen. Zum Ersten aber, dass die besten Kinderbücher keine Kinderbücher sind, sondern große Schöpfungen der Weltliteratur. Das weiß freilich jeder. Bedenkenswert bleibt's aber. So wie die großen Märchen und Mythen für jeden Menschen da waren, so sind vor manchen großen Büchern der Aufklärung alle Menschen gleich, auch die Kinder. Und dem 19. Jahrhundert blieb die Erfindung des eigentlichen Kinderbuchs als einer Spezialität vorbehalten. Eine sehr tiefgreifende Spezialisierung. Heute kann man, und viele Soziologen tun es, geradezu von altersgeschichteten Subkulturen sprechen. Kleinkinder und Schulkinder, Teenager und Twins richten sich immer mehr in Vorstellungswelten und Lebensgewohnheiten ein, die mit der Welt der Erwachsenen nicht viel zu tun haben, die sich von ihr entschieden abtrennen wollen. Das ist natürlich eine Fiktion, denn diese Subkulturen mit ihren eigenen Fernsehprogrammen, Supermarkets, Spielzeugen und Statussymbolen werden ja allesamt industriell gesteuert, und zwar von Erwachsenen. Und die Fiktion wird zur doppelten Fiktion, wenn die Erwachsenen dann die Teenager imitieren, die ihrerseits nur imitieren, was die Industrie ihnen vormacht. Wenn also Mary Poppins ihren Siegeszug antritt und wenn ernsthafte Literaturkritiker sich über Comics vom Schlage der Pariser Barbarella beugen. Von diesem Mechanismus ist alten Kinderbüchern nichts anzumerken, sondern die Kommunikation zwischen kindlicher und erwachsener Fantasie ist in ihnen ganz mühelos. Oder scheint es wenigstens zu sein. Ein Erlebnis wie das folgende gilt gewissermaßen für jeden Menschen, geht in Träume ein, die ein ganzes Leben lang vorhalten. Auch Sie haben so geträumt. Sie, die Sie mir zuhören. Hören Sie zu. Wir ruderten nach meiner Berechnung 3 Seemeilen, bis es unmöglich war, die Ruder länger zu führen, da unsere Kräfte durch fortwährende Anstrengung im Schiffe bereits aufgerieben waren. Wir gaben uns deshalb den Wogenpreis. Und nach ungefähr einer halben Stunde war das Boot durch einen plötzlichen Windstoß von Norden her umgeworfen. Ich kann nicht berichten, was aus meinen Gefährten im Boot, auf dem Felsen und denen, die im Schiff zurückblieben, geworden ist. Vermute jedoch, dass sie alle ertranken. Was mich betrifft, so schwamm ich auf gut Glück, wohin Wogen und Flut mich trieben. Oft ließ ich die Füße sinken, konnte aber keinen Grund fassen. Als ich beinahe verloren war, denn ich konnte nicht länger mit den Wellen ringen, fand ich endlich festen Boden. Zugleich ließ auch der Sturm nach. Der Strand war so flach, dass ich beinahe eine Meile warten musste, bevor ich auf das trockene Ufer kam. Es war nach meiner Schätzung 8 Uhr abends. Alsdann ging ich noch eine halbe Meile, konnte aber keine Spur von Einwohnern und Wohnungen entdecken. Wenigstens war ich so schwach, dass ich gar nichts bemerkte. Da ich sehr müde und das Wetter heiß war, ich auch, als ich das Schiff verließ, etwa eine halbe Pinte Branntwein getrunken hatte, fühlte ich Neigung zum Schlaf. Ich legte mich auf das Gras, welches mir kurz und weich zu sein schien, und schlief dann fester als jemals in meinem Leben. Und, wie ich glaube, an die 9 Stunden. Denn als ich erwachte, war der Tag angebrochen. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Denn da ich auf dem Rücken lag, fand ich meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden haften. Dasselbe war mit meinen Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Ich vernahm ein verwirrtes Geräusch in meiner Nähe. In der Stellung jedoch, die ich einnahm, konnte ich nur den Himmel sehen. Mittlerweile fühlte ich, wie sich etwas auf meinem linken Bein bewegte. Irgendein Geschöpf rückte leise vorwärts und kam vorsichtig über meine Brust bis fast an mein Kinn. Als ich die Augen, soweit es ging, nach unten wandte, erkannte ich in demselben eine Menschengestalt von noch nicht 6 Zoll Höhe, mit Bogen und Pfeilen in der Hand und mit einem Köcher auf dem Rücken. Das ist märchenhaft. Uralte Archetypen, Zwerg und Riese, Ameisen- und Gigantenvolk, wie man sie aus den ältesten Erzählungen der Menschheit überall belegen kann, kommen zum Vorschein. Aber zu diesem Märchenhaften tritt ein anderes und bestreitet es. Nämlich eine erzählerische Vernunft, die es wahrscheinlich macht. Ein kühler, erzählerischer Rationalismus, der gegen das Wunderbare eine Art von heller Genauigkeit ausspielt. Er nimmt seine eigene Erfindung bei Wort, gibt Längen und Breitengrade an. Man merkt es an der Exaktheit der Messungen. Der unsterbliche Gulliver trinkt nicht einfach. Er trinkt etwa eine halbe Pinte. Und treulich gibt er an, wie viele Stunden er geschlafen und wie viel Zoll hoch die Einwohner von Lilliput gewachsen sind. Dieses Spiel mit der Größe und Kleinheit des Menschen ist zutiefst doppeldeutig. Und es ist klar, ein so souveräner künstlerischer Konstrukteur wie Swift muss sofort eingesehen haben, dass die Entdeckung Lilliputs, die von Brobdingnag, wo die Riesen wohnen, herausfordert, ja sogar schon einschließt. Und dass Gulliver beiden Ländern, in die er verschlagen wird, selber angehört. Er ist ein Riese unter den Zwergen und folglich ein Zwerg unter den Riesen. Aber selbst wer vom Leben dieses merkwürdigen Schriftstellers nichts weiß, wird aus seinem Buch allein erraten können, dass dies kein Aufklärer im beschränkten Sinn des Wortes kann gewesen sein und dass die helle mathematische Atmosphäre, in der Gulliver sich bewegt, auch eine dunkle Seite hat. Aufgeklärt oder vorsichtiger gesagt besichtigt wird auf diesen Entdeckungsreisen auch eine Unterwelt des Menschlichen, vor der einen grauen kann. Eine erste Ahnung davon geben die Erlebnisse, die Gulliver im 2. Buch bei der Entdeckung von Brobdingnag widerfahren. Er lernt dort Ängste kennen, die sehr alt sind, die im kollektiven Gedächtnis der Menschheit wurzeln und die jeder Einzelne wiedererfährt, vielleicht im Kinderzimmer, vielleicht an den Schattenrissen eines Waldes, vielleicht im Traum, wo das Gewöhnlichste, wo eine Katze, ein Schilfrohr, ein Baum mit einem Mal drohend, ja entsetzlich wirken kann. Die Begegnung mit dieser schrecklichen Seite der Welt Und das heißt wohl nichts anderes, als mit den Möglichkeiten, die im Menschen selber verborgen sind, fängt aber, wie immer bei Swift, verhältnismäßig harmlos an. Sie wird nicht in ein schwebendes Irgendwann und irgendwo verlegt, sondern anvisiert wie durch ein Schiffsfernrohr. Und der Tag, an dem sie angelaufen wird, soll deutlich im Logbuch vermerkt und festgehalten werden, so als wäre es das Gewöhnlichste, was den Helden erwartet. Am 16. Juni 1703 entdeckte ein Schiffsjunge auf dem Topmast Land. Am 17. sahen wir deutlich eine große Insel oder ein Festland. Wir waren hierüber in Ungewissheit. An der südlichen Seite des Landes entdeckten wir eine kleine, in die See hervorspringende Landzunge und eine Bucht, die aber zu flach war, um ein Schiff von mehr als 100 Tonnen zu tragen. Wir warfen deshalb eine Meile von der Landzunge Anker und unser Kapitän ließ ungefähr ein Dutzend seiner Leute, bewaffnet und mit Wassergeschirren versehen, in dem Beiboot aussetzen, um Wasser aufzusuchen, wenn dasselbe gefunden werden könne. Ich erwirkte mir die Erlaubnis teilzunehmen, damit ich das Land untersuche und Entdeckungen mache. Als wir das Ufer betraten, erblickten wir weder Flüsse noch Quellen, noch auch irgendeine Spur von Einwohnern. Unsere Leute gingen deshalb am Ufer entlang, um frisches Wasser in der Nähe des Meeres aufzusuchen. Ich aber schlug ungefähr eine Meile lang die entgegengesetzte Richtung ein. Da ich aber nur felsiges und unfruchtbares Land erblickte, war ich des Nachforschens müde und kehrte langsam zur Bucht zurück. Als ich nun die See vor meinen Augen ausdehnte, sah ich, wie unsere Leute bereits im Boote waren und wie um ihr Leben zum Schiffe ruderten. Ich wollte ihnen zurufen, obgleich dies mir wenig helfen konnte, als ich ein ungeheures Geschöpf, so schnell es konnte, hinter ihnen herlaufen sah. Die See reichte ihm nur bis an die Knie und es machte ungeheure Schritte. Allein unsere Leute hatten eine halbe Meile Vorsprung. Die See aber war dort voll scharfer Klippen und somit konnte das Ungeheuer unser Boot nicht erreichen. Dies wurde mir nachher gesagt, denn ich wagte nicht stehen zu bleiben und zu sehen, wie das ausginge, sondern legte im schnellsten Lauf den Weg, den ich bereits gemacht hatte, wieder zurück und erstieg alsdann einen steilen Hügel, der mir die Aussicht in das Land gewährte. Es war vollkommen bebaut. Zuerst erstaunte ich über die Länge des Grases, welches dort zum Heu bestimmt war, denn seine Höhe betrug an die 20 Fuß. Alsdann geriet ich auf einen Weg, den ich für eine Heerstraße hielt, der jedoch den Einwohnern nur als Fußpfad durch ein Gerstenfeld diente. Hier ging ich einige Zeit lang weiter, konnte aber an beiden Seiten nichts erblicken, denn die Ernte war nah und das Korn wenigstens 40 Fuß hoch. Nach einer Stunde hatte ich das Ende des Feldes erreicht, welches durch eine Hecke von wenigstens 120 Fuß Höhe umzäunt war, deren Bäume eine solche Größe hatten, dass ich dieselbe nicht berechnen konnte. Dort befand sich eine Treppe, die in das nächste Feld führte. Sie bestand aus 4 Stufen und oben war ein Stein zu überschreiten. Es war mir unmöglich, diese Treppe zu ersteigen, denn jede Stufe betrug 6 Fuß Höhe und der Stein wenigstens 20. Ich suchte deshalb eine Öffnung in der Hecke zu erspähen, als ich auf dem nächsten Felde einen Einwohner auf die Treppe zugehen sah, und zwar von der Größe desjenigen, welcher unser Boot verfolgt hatte. Er hatte die Höhe eines gewöhnlichen Kirchturms und legte, soweit ich erraten konnte, wenigstens 10 Ellen mit jedem Schritte zurück. Ich geriet in größte Furcht und Erstaunen und lief fort, um mich im Korne zu verbergen. Von dort sah ich, wie er oben auf jener Treppe in das Feld zurückschaute und hörte, wie er mit einer Stimme rief, die um mehrere Grade lauter als der Schall eines Sprachrohrs war. Der Ton hallte jedoch so hoch in der Luft, dass ich ihn zuerst für Donner hielt. Hierauf kamen 6 Ungeheuer an Gestalt ihm gleich mit Sicheln in den Händen herbei, die ungefähr so groß wie 6 Sensen waren. Diese Leute waren nicht so gut gekleidet wie der Erstere, dessen Diener oder Arbeiter sie zu sein schienen. Denn nach einigen Worten von ihm begannen sie, das Korn des Feldes, wo ich mich verborgen hatte, abzuschneiden. Ich hielt mich in so großer Entfernung von ihnen, als es mir möglich war, Allein ich konnte mich nur mit Schwierigkeit bewegen, denn die Halme des Korns waren oft nur einen Fuß voneinander entfernt, so dass ich nur mit Mühe meinen Leib hindurchquetschen konnte. Meinen Anstrengungen gelang es dennoch, vorwärts zu kommen, bis ich an einen Teil des Feldes kam, wo das Korn durch Regen und Wind niedergelegt war. Hier war es mir unmöglich, weiterzugehen. Die Stängel lagen so dicht übereinander, dass ich nicht hindurchkriechen konnte. Und die Grannen der abgefallenen Ähren waren so dick und scharf, dass sie durch meine Kleider in das Fleisch drangen. Zugleich hörte ich, dass die Schnitter nur noch 100 Ellen von mir entfernt waren. Da ich gänzlich erschöpft und von Gram sowie von Verzweiflung überwältigt war, legte ich mich zwischen zwei Furchen auf den Boden nieder und wünschte von ganzem Herzen, dort zu sterben. Ich beklagte meine einsame Witwe und meine verwaisten Kinder, meine eigene Torheit und Bereitwilligkeit, eine zweite Reise unternommen zu haben, gegen den Rat aller meiner Freunde und Verwandten. In dieser furchtbaren Gemütsstimmung konnte ich es nicht unterlassen, an Lilliput zu denken, wo die Einwohner mich als das größte Naturwunder anstaunten, das jemals in der Welt erschienen sei, wo ich es vermochte, eine kaiserliche Flotte mit meiner Hand fortzuführen und viele andere Taten zu vollbringen, die in den Annalen jenes Reiches auf ewig prangen werden, während die Nachwelt sie kaum glauben wird, obgleich Millionen der Gegenwart sie bezeugen. Ich dachte, wie drückend es für mich sein müsse, diesem Volke so unbedeutend zu erscheinen wie ein Lilliputter den Engländern. Doch dies hielt ich noch für das geringste Unglück. Man hat beobachtet, dass Menschen im Verhältnis ihrer Körpergröße stets wilder und grausamer werden. Somit konnte ich nur erwarten, dem Munde des ersten jener riesenhaften Barbaren, der mich ergreifen würde, als ein guter Bissen zu dienen. Sicherlich ist die Behauptung der Philosophen, groß und klein seien nur Begriffe, die sich durch Vergleichung ergeben, vollkommen wahr. Das Schicksal kann vielleicht die Lilliputter irgendein Land auffinden lassen, wo die Menschen hinsichtlich ihrer ebenso winzig sind wie sie im Vergleich zu mir. Wer weiß, ob sogar dies wunderbare Geschlecht der Sterblichen in irgendeinem entfernten Teile der Welt, der bis jetzt unentdeckt geblieben ist, nicht irgendwie übertroffen wird. Erschreckt und verwirrt konnte ich ein solches Sinnen nicht unterdrücken, als ein Schnitter auf 10 Ellen der Furche, wo ich lag, sich näherte und mir Besorgnis erweckte, durch seinen nächsten Schritt würde ich zu Tode zerquetscht oder von seiner Sichel entzweigeschnitten werden. Als er sich wieder bewegen wollte, schrie ich deshalb so laut, als die Furcht mich trieb. Worauf das Geschöpf stillstand, einige Zeit den Boden ansah und mich endlich erblickte. Es betrachtete mich mit der Vorsicht, die man anzuwenden pflegt, wenn man ein kleines gefährliches Tier ergreifen will, indem man befürchtet, gebissen oder gekratzt zu werden, wie ich ebenfalls in England mit Wieseln verfuhr. Zuletzt war der Riese so keck, mich von hinten mit seinem Daumen und Mittelfinger zu ergreifen. So hielt er mich 3 Ellen von seinen Augen entfernt, damit er mich genauer betrachten konnte. Ich ahnte seine Absicht, und mein gutes Glück gewährte mir so viel Geistesgegenwart, dass ich den Entschluss fasste, mich durchaus nicht zu bewegen, solange er mich ungefähr in der Höhe von 60 Fuß über dem Boden hielt, obgleich er mir aus Besorgnis, ich möchte seinen Fingern entschlüpfen, die Seiten furchtbar zerquetschte. Alles, was ich wagte, war, die Augen zur Sonne zu erheben und meine Hände wie beim Gebete zu falten. Alsdann sprach ich einige Worte in so deh- und wehmütigem Tone, wie er meiner damaligen Lage angemessen war, denn ich befürchtete jeden Augenblick, er werde mich auf den Boden schleudern, wie wir es bei einem kleinen und verhassten Tiere, das wir töten wollen, zu tun pflegen. Allein mein guter Stern wollte diesmal, dass der Riese an meiner Stimme und meiner Bewegung Gefallen fand. Er betrachtete mich nun mit Aufmerksamkeit und schien erstaunt, dass ich in artikulierten Tönen sprach, obgleich er kein Wort von dem, was ich sagte, verstehen konnte. Mittlerweile konnte ich es nicht unterlassen, zu seufzen und zu weinen und meinen Kopf so gut wie möglich nach den Hüften hinzuwenden. Dadurch wollte ich ihm nämlich andeuten, der Druck seiner Finger mache mir furchtbare Schmerzen. Er schien meine Andeutung zu verstehen und steckte mich sanft in seine Tasche. Hierauf lief er sogleich zu seinem Herrn, der ein wohlhabender Pächter war und dieselbe Person, die ich zuerst auf dem Felde gesehen hatte. Der Pächter empfing, wie ich nach ihrem Gespräch glaube, über mich einen Bericht, wie ihn sein Diener geben konnte. Er redete mich mehrere Male an, allein der Schall seiner Stimme durchdrang meine Ohren wie das Klappern einer Wassermühle, obgleich die Töne artikuliert waren. Ich antwortete so laut als möglich in mehreren Sprachen und er hielt sein Ohr oft nur 2 Ellen von meinem Mund entfernt. Alles war jedoch vergeblich, wir konnten einander in keiner Weise verstehen. Hierauf sandte er seine Knechte an die Arbeit, zog sein Schnupftuch aus der Tasche, nahm es doppelt und breitete es auf seiner linken Hand aus, legte diese auf den Boden, die Fläche nach oben gekehrt, und gab mir ein Zeichen, hinaufzusteigen. Dies war nicht schwer, denn die Dicke der Hand betrug nicht mehr als einen Fuß. Ich hielt es für meine Pflicht zu gehorchen und legte mich, aus Furcht zu fallen, der Länge nach auf sein Schnupftuch hin, dessen Zipfel er über meinem Haupte der größeren Sicherheit wegen zusammenband. Darauf trug er mich so nach seinem Hause. Dort rief er seine Frau herbei und zeigte mich ihr. Sie aber schrie auf und lief in derselben Art fort, wie es die Weiber in England beim Anblick einer Spinne oder Kröte zu tun pflegen. Als sie jedoch mein Benehmen einige Zeit beobachtet hatte und wie genau ich die Zeichen ihres Gatten beachtete, wurde sie bald wieder ausgesöhnt und sogar allmählich gegen mich außerordentlich zärtlich. Es war ungefähr 12 Uhr mittags und ein Diener trug das Essen auf. Es bestand ausschließlich aus einem nahrhaften Fleischgericht, wie es sich für den einfachen Stand eines Bauern ziemt. Die Schüssel aber hatte 24 Fuß im Durchmesser. Die Gesellschaft bestand aus dem Pächter, seiner Frau, 3 Kindern und einer alten Großmutter. Als diese sämtlich sich gesetzt hatten, stellte mich der Pächter in einiger Entfernung von sich selbst auf den Tisch, welcher ungefähr 30 Fuß hoch war. Ich zitterte aus Furcht und hielt mich aus Besorgnis herabzufallen, so weit wie möglich von dem Rande entfernt. Die Frau des Pächters zerschnitt ein kleines Stück Fleisch, zerkrümelte etwas Brot auf einem hölzernen Teller und stellte ihn vor mich hin. Ich machte ihr eine tiefe Verbeugung, zog Messer und Gabel aus der Tasche und begann zu essen, worüber sich alle außerordentlich freuten. Die Herrin ließ ein kleines Likörglas, welches ungefähr 4 Maß enthalten konnte, durch eine Magd holen und füllte dasselbe mit Getränk. Mit einiger Schwierigkeit erhob ich das Glas mit beiden Händen, trank auf die Gesundheit ihrer Gnaden mit der höflichsten Verbeugung, indem ich, so laut es mir möglich war, die Worte im Englischen ausrief. Hierüber aber lachte die Gesellschaft so herzlich, dass ich durch den Lärm beinahe taub geworden wäre. Das Getränk schmeckte wie dünner Zyder, aber durchaus nicht unangenehm. Hierauf gab mir der Herr ein Zeichen, ich möchte an seinen Teller hintreten. Als ich nun auf dem Tische umherging und die ganze Zeit hindurch, war ich, wie der nachsichtige Leser wohl vermuten und entschuldigen wird in höchster Überraschung, stolperte ich zufällig über eine Brotkruste und fiel flach auf mein Gesicht, jedoch ohne mich zu beschädigen. Sogleich stand ich wieder auf. Da ich nun bemerkte, die guten Leute seien hinsichtlich meiner sehr besorgt, schwenkte ich meinen Hut, den ich der Höflichkeit gemäß unter dem Arme hielt, mehrere Male über meinen Kopf und rief ein 3-maliges Hurra, um zu zeigen, ich habe keinen Schaden durch meinen Fall erlitten. Als ich jedoch auf meinen Herrn zuging, so werde ich ihn in Zukunft immer nennen, ergriff sein jüngster Sohn, der neben ihm saß, ein mutwilliger Knabe von ungefähr 10 Jahren, mich bei den Beinen und hielt mich so hoch in die Luft empor, dass ich an allen Gliedern zitterte. Sein Vater aber riss mich aus seiner Hand und gab ihm zugleich einen so heftigen Schlag auf das linke Ohr, dass derselbe in Europa eine Schwadron Kavallerie würde zu Boden geworfen haben. Zugleich befahl er, den Knaben von dem Tische fortzujagen. Ich aber besorgte, der Knabe werde Groll gegen mich hegen und erinnerte mich, wie ungezogene Kinder bei uns sich gegen Sperlinge, Kaninchen, junge Hunde und Katzen benehmen. Deshalb fiel ich auf die Knie, zeigte auf den Knaben und gab meinem Herrn so gut wie möglich zu verstehen, ich wünsche, er möge seinem Sohne verzeihen. Der Vater erfüllte meinen Wunsch. Der Knabe setzte sich wieder an den Tisch, worauf ich auf ihn zuging und ihm die Hand küsste, die mein Herr ergriff und mich sanft damit streichelte. Während des Essens sprang die Lieblingskatze meiner Herrin ihr auf den Schoß. Ich hörte hinter mir ein solches Sausen, wie es bei uns einige Dutzend Strumpfwerker zu erregen pflegen, und bemerkte bald, dass dieses vom Spinnen jenes Tieres entstand, das dreimal größer als ein Ochse zu sein schien, wie ich nach der Ansicht seines Kopfes und einer Pfote berechnete, während die Herrin es fütterte und streichelte. Die Wildheit, die im Gesicht der Katze lag, brachte mich außer Fassung, ob ich gleich am anderen Ende des Tisches 50 Fuß von ihr entfernt stand und obgleich meine Herrin sie in der Besorgnis festhielt, das Tier würde plötzlich aufspringen und mich mit seinen Pfoten schlagen. Es war jedoch durchaus keine Gefahr vorhanden, denn die Katze nahm auf mich nicht die geringste Rücksicht, als mich mein Herr in der Entfernung von 3 Ellen vor ihr niedersetzte. Da ich nun immer gehört und auf meinen Reisen auch bemerkt hatte, dass Flucht oder Furcht vor einem wilden Tiere dasselbe stets zur Verfolgung oder zum Angriffe aufreizt, so beschloss ich, in dieser Gefahr vollkommene Gleichgültigkeit zu zeigen. Unerschrocken ging ich 5 bis 6 Mal vor dem Kopf der Katze auf und nieder und kam bis auf eine halbe Elle in ihre Nähe, worauf sie zurückging, als sei sie vor mir erschrocken. Vor den Hunden fürchtete ich mich weniger, als 3 oder 4 in das Zimmer kamen, wie dies in Pächtershäusern gewöhnlich ist. Einer derselben war eine Dogge, so groß wie 4 Elefanten, und ein anderer war ein Windhund, etwas größer als die Dogge, allein nicht von derselben Dicke. Nach dem Essen ging mein Herr wieder zu seinen Arbeitern hinaus, und ich konnte aus seiner Stimme sowie aus seinen Bewegungen schließen, dass er seiner Frau strengen Befehl gab, mich mit Sorgfalt zu behandeln. Ich aber war sehr müde und zum Schlafe geneigt. Da nun meine Herrin dies bemerkte, legte sie mich auf ihr eigenes Bett und bedeckte mich mit einem reinen weißen Schnupftuch, welches aber größer und dicker als das Hauptsegel eines Kriegsschiffes war. Ich schlief ungefähr 2 Stunden und träumte, ich sei zu Hause bei Frau und Kindern. Dies natürlich vermehrte meinen Kummer, als ich erwachte und mich allein in einem ungeheuren Zimmer befand, welches dann 200 bis 300 Fuß breit und etwa 200 Fuß hoch war, in einem Bett von 20 Ellen Breite. Meine Herrin war zu ihren häuslichen Angelegenheiten gegangen und hatte mich eingeschlossen. Das Bett war 8 Ellen über dem Boden erhaben. Natürliche Bedürfnisse drängten mich nun, herunterzuspringen. Ich wagte nicht laut zu rufen. Hätte ich jedoch dies auch getan, so würde es mir bei meiner Stimme zu nichts geholfen haben, denn die Entfernung zwischen dem Zimmer, wo ich lag, und der Küche, wo die Familie sich befand, war zu bedeutend. Während ich mich in dieser Notlage befand, kletterten 2 Ratten die Bettvorhänge hinauf und liefen schnuppernd auf dem Bette umher. Eine kam beinahe dicht an mein Gesicht, worauf ich voll Schrecken aufsprang und den Degen zu meiner Verteidigung zog. Diese furchtbaren Tiere hatten die Kickheit, mich von beiden Seiten anzugreifen, und eines derselben legte die Vorderfüße auf meinen Rockkragen. Glücklicherweise ritzte ich ihm den Bauch auf, bevor es mir Schaden zufügen konnte. Es stürzte zu meinen Füßen nieder. Das andere entfloh, als es das Schicksal eines Gefährten sah. Er hielt aber noch im Fliehen von mir eine starke Wunde auf den Rücken, so dass sein Blut auf den Fußboden hinabtröpfelte. Nach dieser Heldentat ging ich auf dem Bett langsam auf und nieder, um wieder zu Atem zu kommen und mich von dem Schrecken zu erholen. Diese Tiere waren von der Größe eines starken Bullenbeißers, aber bei weitem behender und wilder. Hätte ich meinen Degen, bevor ich schlafen ging, abgeschnallt, so wäre ich unfehlbar von ihnen zerrissen worden. Ich maß den Schwanz der toten Ratte und fand, dass er 2 Ellen weniger 1 Zoll Länge betrug. Es war mir widerwärtig, den Körper aus dem Bette zu ziehen, wo er noch blutend lag. Auch bemerkte ich an ihm noch einiges Leben. Deshalb tötete ich das Tier vollends durch einen starken Hieb in den Hals. Bald darauf kam meine Herrin ins Zimmer. Als sie mich voll Blut sah, lief sie herbei und nahm mich auf die Hand. Ich zeigte lächelnd auf die tote Ratte und gab durch andere Zeichen zu verstehen, ich sei nicht verwundet, worüber sie sich außerordentlich freute. Alsdann rief sie die Magd herbei, damit diese die tote Ratte mit einer Zange aufnehme und aus dem Fenster werfe. Nachdem sie mich auf den Tisch gesetzt hatte, zeigte ich ihr meinen Degen, wischte ihn an meinem Rockschoß ab und steckte ihn wieder in die Scheide. In dem Augenblicke fühlte ich heftige Bedrängnis, etwas zu verrichten, was ein anderer statt meiner nicht tun konnte. Deshalb gab ich meiner Herrin zu verstehen, ich wünschte, auf den Fußboden gesetzt zu werden. Nachdem sie dies getan, erlaubte mir meine Schamhaftigkeit nicht, mich weiter auszudrücken, als dass ich auf die Tür zeigte und mich mehrere Male verbeugte. Die gute Frau verstand endlich mit vieler Schwierigkeit meinen Wunsch. Sie nahm mich auf ihre Hand und brachte mich in den Garten, wo sie mich wieder auf den Boden setzte. Ich ging ungefähr 200 Ellen seitwärts, winkte ihr, mir nicht zu folgen oder auf mich hinzusehen, versteckte mich zwischen zwei Sauerampferblättern und entledigte mich dort des natürlichen Bedürfnisses. Ich hoffe, der gütige Leser wird mich entschuldigen, dass ich bei diesen und ähnlichen Umständen so lange verweile. Dieselben mögen gewöhnlichen und untergeordneten Seelen als unbedeutend erscheinen, werden aber gewiss manchem Philosophen zur Erweiterung seiner Gedanken und seiner Einbildungskraft verhelfen, damit er sie zum Frommen des öffentlichen und Privatlebens benutze. Dies war nämlich mein einziger Zweck bei der Herausgabe dieser und anderer Reisebeschreibungen, worin ich hauptsächlich die Wahrheit als Ziel vor Augen hatte, ohne irgendeine Ausschmückung durch Gelehrsamkeit oder Stil zu erstreben. Der ganze Eindruck dieser Reise wirkt aber so tief auf meine Seele und ist mir so genau im Gedächtnis geblieben, dass ich keinen einzigen wesentlichen Umstand übergangen habe, als ich die Beschreibung zu Papier brachte. Nach einer genaueren Durchsicht habe ich jedoch einige Stellen von geringerer Wichtigkeit ausgestrichen, die sich in meiner ersten Niederschrift befanden, weil ich den Tadel befürchtete, ich sei ein langweiliger Kleinigkeitskrämer. Ein Vorwurf, welcher Reisenden und vielleicht nicht mit Unrecht oft gemacht wird. Bis hierher, nämlich bis Brobdingnag und nicht weiter, reicht das Kinderbuch. Die Reisen in verschiedene ferngelegene Länder der Erde von Lemuel Gulliver, erst Wundarzt, später Kapitän verschiedener Schiffe, um dem Werk Swifts einmal seinen vollen Namen zu geben, haben aber damit kein Ende. Was daraus in die Kinderstuben eingegangen ist, das sind zwei von vier Teilen. Der Nachruhm hat den Gulliver gleichsam halbiert. Man kann in dieser Verkürzung liebevolle Fürsorge und Rücksicht auf das kindliche Gemüt, man kann aber auch eine Art von Zensur darin sehen, denn die beiden letzten Teile des Gulliver sind ohne jeden Zweifel die bösartigsten. Schon in Lilliput und Brobdingnag kommt der Homo sapiens nicht eben gut weg. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem Hohn, der in dem unbekannteren Teil des Buches über das Menschengeschlecht ausgegossen wird. Swift ist dabei sehr sorgsam, ja liebevoll zu Werke gegangen, und er hat am allerwenigsten seine Standesgenossen, die Akademiker aller Fakultäten, verschont. Fast ahnungsvoll hat Swift sich über die Wissenschaften hergemacht, die Wissenschaften, die zu seiner Zeit noch in den Windeln lagen, und der folgende Text wirkt heute schier wie ein Vorgriff auf das Zeitalter der Kybernetik und auf eine experimentelle Literatur, die sich der Hilfe der Elektronenrechner versichert hat. Der erste Professor, den ich sah, befand sich in einem großen Zimmer und war von 40 Schülern umgeben. Nach der gewöhnlichen Begrüßung bemerkte er, dass ich ernstlich einen Rahmen betrachtete, welcher den größten Teil des Zimmers in Länge und Breite ausfüllte, und sagte, ich wundere mich vielleicht, dass er sich mit einem Projekt beschäftige, die spekulativen Wissenschaften durch praktische und mechanische Operationen zu verbessern. Die Welt werde aber bald die Nützlichkeit dieses Verfahrens bemerken. Er schmeichle sich mit dem Gedanken, dass eine höhere und edlere Idee noch nie aus dem Gehirn eines Menschen entsprungen sei. Ein jeder wisse, wie viel Mühe die gewöhnliche Erlernung der Künste und Wissenschaften erfordere. Er sei überzeugt, durch seine Erfindung werde die ungebildetste Person bei mäßigen Kosten und bei nur einiger körperlicher Anstrengung Bücher über Philosophie, Poesie, Staatskunst, Gesetze, Mathematik und Theologie ohne die geringste Hilfe von Geist oder Studium schreiben können. Er führte mich an einen Rahmen, wo alle seine Schüler in Reihen aufgestellt waren. Der Rahmen war 20 Quadratfuß groß und befand sich in der Mitte des Zimmers. Die Oberfläche bestand aus einzelnen Holzstücken von der Dicke eines Würfels, von denen jedoch einzelne größer als die anderen waren. Sie waren sämtlich durch dünne Drähte miteinander verknüpft. Diese Holzstücke waren an jeder Fläche mit überklebtem Papier bedeckt. Und auf diesen Papieren waren alle Worte der Landessprache. Und zwar in den verschiedenen Modis, in Konjugationen und Deklinationen, jedoch ohne alle Ordnung aufgeschrieben. Der Professor bat mich, Acht zu geben, da er nun seine Maschine in Bewegung setzen wolle. Jeder Zögling nahm auf seinen Befehl einen eisernen Griff zur Hand, von denen 40 am Rande des Rahmens befestigt waren. Durch eine plötzliche Umdrehung wurde dann die ganze Anordnung der Wörter verändert. Alsdann befahl er 36 der jungen Leute, die verschiedenen Zeilen langsam zu lesen, und wann sie 3 oder 4 Wörter herausgefunden hatten, die einen Satz bilden konnten, diktierten sie dieselben den 4 anderen, welche sie niederschrieben. Diese Arbeit wurde 3 oder 4 Mal wiederholt. Die Maschine war aber so eingerichtet, dass die Wörter bei jeder Umdrehung einen neuen Platz einnahmen, sobald der Holzwürfel sich von oben nach unten drehte. 6 Stunden mussten die Schüler täglich bei dieser Arbeit zubringen. Der Professor zeigte mir mehrere Folianten, welche auf diese Weise mit Bruchstücken von Sätzen gefüllt waren und die er zusammenstellen wollte. Aus diesem reichen Material werde er der Welt ein vollständiges System aller Wissenschaften und Künste geben. Ein Verfahren, das er jedoch verbessern und schneller beendigen könne, wenn das Publikum ein Kapital zusammenbringen wolle, um 500 solcher Rahmen in Lagado zu errichten und wenn man die Unternehmer veranlassen werde, ihre verschiedenen Sammlungen zu einer gemeinsamen zu vereinigen. Er gab mir die Versicherung, diese Erfindung habe schon von Jugend auf alle seine Gedanken in Anspruch genommen. Er habe seinen Rahmen so eingerichtet, dass er den ganzen Sprachreichtum umfasse und sogar das allgemeine Verhältnis berechnet, welches in Büchern hinsichtlich der Anzahl von Partikeln, Haupt- und Zeitwörtern und anderen Satzteilen stattfinde. Ich bezeigte dieser ausgezeichneten Person meinen demütigsten Dank für ihre große Güte, mir die ganze Erfindung mitzuteilen und versprach, im Falle ich das Glück hätte, in mein Vaterland zurückzukehren, würde ich ihr die Gerechtigkeit erweisen, sie als den einzigen Erfinder dieser wunderbaren Maschine zu preisen. Ich bat, ihre Form und Einrichtung auf Papier aufzeichnen zu dürfen und sagte ihm, obgleich es in Europa die Gewohnheit bei Gelehrten sei, die Erfindungen sich einander zu stehlen, wodurch sie den Vorteil hätten, dass wenigstens ein Streit über die richtigen Eigentümer stattfinde, so werde ich doch mit aller Vorsicht darauf hinwirken, dass er ohne irgendeinen Nebenbuhler die Ehre derselben ausschließlich erlangt. Mit solchen Kapriolen haben wir freilich das Kinderbuch verlassen. In ihnen ist eine andere Schicht des Gulliver zu erkennen, die eigentlich satirische. Swifts Roman ist von vorn bis hinten mit politischen, sozialen und wissenschaftlichen Anspielungen gespickt. Viel davon ist dem heutigen Leser nicht auf Anhieb verständlich. Das sagt allerdings nichts gegen das Buch und gegen seinen Autor. Es besagt nur, dass es keine zeitlosen Klassiker gibt, keine Literatur pur und übrigens auch kein reines Kinderbuch. Wahre Bücher sind immer mehrdeutig, sind gemischt, sind an manchen Stellen undurchsichtig. Große Literatur opalisiert immer. Sie gedeiht nicht auf Flaschen. Und was sie an ihre eigene Zeit bindet, an die Situation, in der sie geschrieben sind, das macht sie vielleicht nur umso lebenskräftiger. So auch im Fall des Gulliver, dessen letztes Kapitel mit einer Reflexion auf die zeitgenössische Politik beginnt. Auf eine Politik, die, wie ich fürchte, immer noch recht zeitgenössisch ist und die seit Swifts Zeiten bis auf den heutigen Tag Blut vergießt. Die Politik des Kolonialismus. Also, lieber Leser, habe ich dir eine getreue Geschichte meiner Reisen gegeben, welche 16 Jahre und 7 Monate dauerten. In der Beschreibung habe ich weniger den Schmuck der Rede als die Wahrheit in Obacht genommen. Ich hätte vielleicht, wie andere, mit sonderbaren und unwahrscheinlichen Geschichten dein Erstaunen erregen können. Allein ich habe vorgezogen, nur die Tatsachen, und zwar in gerader Art und im einfachsten Stile darzustellen. Mein Hauptzweck war nämlich, dich zu belehren, aber nicht dich zu unterhalten. Ich habe jeden Fehler sorgfältig vermieden, den man Reisebeschreibern zu oft und mit zu viel Recht zum Vorwurf macht. Außerdem lasse ich mich durchaus in keine Parteistreitigkeiten ein und zeige weder Vorurteil noch Böswilligkeit gegen irgendeinen Menschen oder gegen irgendeine Klasse von Menschen. Ich schreibe mit dem edlen Zweck, das Menschengeschlecht zu belehren und zu unterrichten. Ich schreibe ohne Absicht auf Ruhm oder Nutzen. Ich lasse nie ein Wort stehen, das man als Tadel ansehen oder das möglicherweise irgendeinen Anstoß erregen könnte, selbst bei den Lesern, die sehr empfindlich sind. Ich muss jedoch gestehen, dass mir folgender Wink gegeben wurde. Als Untertan von England sei ich verpflichtet gewesen, nach meiner ersten Rückkehr einem Staatssekretär irgendeine Denkschrift zu überreichen, denn jedes von einem Untertan neu entdeckte Land gehöre der Krone. Ich bezweifle jedoch, dass Eroberungen in den von mir entdeckten Ländern so leicht sein würden als die des Fernando Cortes über nackte Amerikaner. Die Lilliputte sind, wie ich glaube, kaum die Kosten wert, welche eine Flotte und Armee zu ihrer Eroberung erfordern würde. Es ist ferner eine große Frage, ob ein Angriff auf die Brobdingnagier klug und ausführbar wäre. Die Houyhnhnms sind zwar zum Kriege nicht so gut vorbereitet. In dieser Kunst sind sie vollkommen unerfahren, besonders gegenüber Schusswaffen. Jedoch angenommen, ich sei Staatsminister, so würde ich abraten, einen Angriff gegen sie auszuführen. Ihre Klugheit, Einstimmigkeit und Unbekanntschaft mit Furcht sowie ihre Vaterlandsliebe würde allen Mangel an Kriegskunst leicht ersetzen. Anstatt einer Eroberung dieser großmütigen Nation vorzuschlagen, wünsche ich vielmehr, sie wären fähig oder geneigt, eine genügende Anzahl Einwohner abzusenden, um auch Europa zu zivilisieren und uns die ersten Grundsätze der Ehre, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Vaterlandsliebe, Tapferkeit, Keuschheit, Freundschaft, des Wohlwollens und der Treue zu lehren. Die Namen freilich aller dieser Tugenden finden sich noch in jeder Sprache und kommen in älteren sowie neueren Schriftstellern häufig genug vor. Eine Behauptung, die ich ungeachtet meiner geringen Belesenheit wagen darf. Außerdem war ich noch aus einem anderen Grunde nicht sehr geneigt, die Besitzungen seiner Majestät durch meine Entdeckungen zu vergrößern. Um die Wahrheit zu gestehen, so waren mir einige Bedenken gekommen in Betreff der Gerechtigkeit, womit Fürsten bei dieser Gelegenheit verfahren. Zum Beispiel, eine Piratenmannschaft wird durch den Sturm in eine unbekannte Gegend verschlagen. Zuletzt entdeckt ein Matrose Land von dem Hauptmast aus. Die Piraten ziehen an den Strand, um zu rauben und zu plündern. Sie sehen ein harmloses Volk und werden mit Güte bewirtet. Alsdann geben sie dem Land einen neuen Namen, nehmen davon förmlichen Besitz für ihren König, stellen ein verfaultes Brett oder einen Stein als Denkzeichen auf, ermorden 2-3 Dutzend Einwohner, nehmen ein paar andere Muster durch Gewalt mit sich fort, kehren nach Hause zurück und erhalten ihre Verzeihung. Hier nun beginnt eine neue Herrschaft, welche unter dem Besitztitel des göttlichen Rechts erworben ist. Mit der ersten Gelegenheit werden Schiffe dorthin gesandt, die Eingeborenen vertrieben oder vernichtet, ihre Fürsten gefoltert, um ihr Geld zu entdecken. Es wird eine vollkommene Straflosigkeit für alle Handlungen der Unmenschlichkeit und Begierde ausgesprochen, sodass die Erde von dem Blute der Eingeborenen dampft und diese verabscheuungswürdige Mannschaft von Schlechtern, welche zu einer frommen Expedition gebraucht wird, bildet eine moderne, zur Bekehrung und Zivilisierung eines barbarischen und götzendienerischen Volkes bestimmte Kolonie. Da jedoch die Völker, welche ich beschrieben habe, anscheinend keinerlei Wunsch haben, erobert und unterworfen oder durch Kolonisten ermordet und vertrieben zu werden, dass sie auch keinen Überfluss an Gold, Silber, Zucker und Tabak besitzen, so hegte ich auch die demütige Meinung, sie seien kein passender Gegenstand für unseren Eifer, unsere Tapferkeit und unser Interesse. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie eine Sendung von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1966 über Gullivers Reisen. Es war die erste von 6 Sendungen über klassische Kinderbücher. Die Sprecher waren Wolfgang Engels und der Autor.